Hola, ¿qué tal? Wie geht es euch? Hier ist Mercedes Herrada mit der Ausgabe Nummer 67 von Mixtape. Bienvenidos, bienvenidas, willkommen. Wie immer erstmal danke, dass ihr dabei seid und dass ich euch für die nächsten zwei Stunden begleiten darf. Ich habe wieder eine sehr schöne Auswahl an Bands mit ihren neuesten Werken dabei und natürlich auch ein paar Klassiker aus vergangenen Jahrzehnten, Punk, Rock und Metal. Alles schön gemischt für euch, wie jeden vierten Samstag auf OS Radio 104,8 und weltweit über osradio.de. Ihr kennt das ja, alle Infos wie Playlist und Player, um die Sendung herunterzuladen und später anzuhören, wo und wann du willst, beim Kochen, im Bus, im Zug, beim Einkaufen, Joggen, beim Spazieren oder wie es mir vor kurzem gesagt wurde, auch beim Autofahren findest du auf der Homepage der Sendung mixtaperadio.online. Wir starten schnell und direkt durch mit dem Katalanen Grimm, hier mit Olga von Toy Dolls mit dem Lied A Song and a Promise. Taking over your shame. This is wonderful. hope. First day you learn you gotta make it in this world alone. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah, the point of time bomb. From the bar, he's paid his people. He's getting deep in whatever he can move on, and you know that kid's a creeper. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boy's a time bomb. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac. The boy's a time bomb. Tattooed below his eye, his mother cries, she knows that he is strong enough to die. He's rolling in the Cadillac, his midnight sunroof is down. Three shots right out of here, I'm dead, the new king is crowned. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah, the boy's a time bomb. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah, the boy's a time bomb. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah, the boy's a time bomb. Rancid Time Bomb. Weiter geht's mit was ganz Frischem von Social Distortion. Mike Ness und seine Jungs haben mit Partners in Crime die zweite Single aus ihrem neuen Studioalbum Born to Kill rausgehauen. Nach 15 Jahren Warten ist das Ding seit Ende Februar da. Und direkt danach machen wir einen Sprung nach Spanien, genauer gesagt in ein Dorf bei Madrid. Nach Tiempozuelos, dort kommen Barracuda her, eine Band, die gerade ordentlich Gas gibt. Wir hören gleich Otra Vez, die zweite Single ihres kommenden EPs. Produziert wurde das Ganze von keinem Geringeren als Mr. Chiffy, dem legendären Gitarristen von Habeas Corpus, der schon für Großen wie Non Servium oder Caos Urbano an den Reglern saß. Das weiß man direkt, dass es ordentlich knallen wird. Viel Spaß jetzt mit Social Distortion und danach Barracuda. Like a mirror in the sky, it's a wonder. volverme a lamentar otra vez. Otra vez. El mundo vivo se ve tan distante de donde me encerré. Cabe mi fosa, nada por delante, acumulando ganas de romper otra vez. Seguimos vivos, ¿qué vas a hacer con el tiempo que queda? La conclusión y los nuevos motivos son la catarsis que nunca llega. Son los cachos de mi cordura, son las cenizas que se lleva el viento. Son mis gritos ahogados de ayuda, rama seca de la que cuelgo. Das ist Mixtape im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. The Black Crowes mit Twice as Hard. Das ist der Opener von ihrem Debütalbum Shake Your Money Maker von 1990. Weiter geht es mit Worldwide Panic. Das ist Hard Rock und Metal mit industriellen Einflüssen direkt aus den USA. Sie haben gerade ihr neues Album draußen, The Greatest Villain The World Has Ever Seen. Eine Produktion, die sich voll mit den Themen Macht und Korruption auseinandersetzt. Wir hören jetzt daraus den Track Break Me Down. Und direkt danach bleiben wir in der Gegenwart, springen aber rüber nach Spanien zu Black TV. Sie haben ihr drittes Werk am Start. Es heißt Disparo und ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen zu finden. 8 Hammer-Tracks sind drauf und einer davon ist das Stück, das wir jetzt hören, Metralla. You lied to me. It was so wrong. wie wir diese Klassiker hier im Mixtape lieben. Das war gerade Anthrax mit ihrem legendären Version von Got the Time. Der Song stammt ursprünglich von Joe Jackson aus dem Jahr 1979, aber Anthrax haben ihn 1990 auf ihrem 5. Studioalbum Persistence of Time zu einer echten Thrash-Hymne gemacht. Aber wir bleiben nicht in der Vergangenheit, wir schalten einen Gang höher und kommen direkt hierher nach Deutschland zu Task Force Toxicator. Die Jungs haben gerade Die Alone rausgehauen, ein fetter Vorgeschmack auf ihr neues Album, das noch dieses Jahr erscheinen wird. Und danach wird es episch und mit der internationalen Power-Metal-Formation Asterisse Heavy Langhans von Avantasia übernimmt die Vocals und Ronnie Miljanovic sitzt an den Drums. Sie haben am 10. April ihre neue Single Fraktal veröffentlicht und hören wir direkt nach Task Force Toxicator. Das ist Mixtape, deine Sendung für Punk, Rock und Metal. Neuerscheinungen, starke Klassiker und Highlights aus Spanien und der ganzen Welt. Jeden vierten Samstag von 20 bis 22 Uhr mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Alle Infos, Playlists und ältere Folgen gibt's auf mixtaperadio.online. Mit Sirens aus dem Debütalbum von 1983. So, und jetzt habe ich mehr Lust auf mehr spanischen Metal. Ich hoffe, ihr auch. Das Label Maldito Records hat gerade das neue Album von Adgar veröffentlicht, Máscaras y Demonios. Klassischer Power Metal mit modernem Sound. Wir hören jetzt Puños de Acero. We'll be right back. Gefühlken wollt jeder. Ein bestimmter Song wird zum Soundtrack einer ganz speziellen Lebensphase oder einem bestimmten Moment. Ich erinnere mich noch gut, ich war Anfang 20 in Barcelona, jeden Morgen zur Arbeit gefahren, im Zug zwischen Moncada und der Plaza Catalunya. Ich hatte immer meinen Walkman dabei und mal auf der Kassette lief in Dauerschleife Kingdom Come von Manowar. Wir machen weiter im Mixtape mit Guadaña. Die Band aus Cádiz präsentiert uns Regeneración, den ersten Vorboten ihres fünften Studioalbums. Ein Track, der nicht nur ordentlich ballert, sondern der neuen Scheibe auch direkt ihren Namen gibt. Bleibt dran, nach den Nachrichten von OS Radio bin ich mit der zweiten Stunde zurück. Bis gleich. Caos de aquel reino, liberar mis tinieblas. Willkommen zurück zur zweiten Stunde von Mixtape auf OS Radio. Ich bin Mercedes Arada und wir machen direkt weiter mit Musik aus meiner Heimat in Barcelona. Hier sind Keloidrop mit ihrem brandneuen EP Halftime. Die Jungs haben erst vor kurzem ein paar Änderungen im Line-Up angekündigt und melden sich jetzt mit ihrem neuen Video zu Nobody Hears zurück. Wenn ihr im Mai zufällig in der Nähe von Barcelona seid, am 2. Mai präsentieren sie das Ganze live in der Sala Estraperlo in Badalona. Und direkt im Anschluss gibt es noch mehr Rockpower, diesmal von den Foo Fighters und ihren neuen Single Of All People. Viel Spaß! I don't go where they will. Das ist Mixtape im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Aus dem zweiten Studio Allo Freak Show der australischen Rockband Silverchair, das 1997 veröffentlicht wurde. Wir gehen jetzt nach Schweden. Über Frontiers Music erreicht uns die neue Single der Band The Greed mit dem Titel Holding On To Yesterday. Sie haben den Song zusammen mit einem offiziellen Video als Vorgeschmack auf ihr neues Studioalbum Curtain Calls veröffentlicht, das am 24. April erschienen ist. Without a say. ihr hört es selbst, dieses Mixtape ist vollgepackt mit Klassikern aus anderen Jahrzehnten, so wie gerade White Lion mit She's Got Everything aus dem 1991er Album Main Attraction. Jetzt präsentiere ich euch hier im Mixtape zwei brandneue Songs. Zuerst kommen Ecstasy aus Navarra in Spanien mit ihrem neuen Single Can't Get Enough. Und direkt danach hören wir das neueste Werk von Sanctuary. Die legendäre US-Heavy-Metal-Band feiert gerade ihr 40-jähriges Jubiläum mit einer Welttournee. Passend dazu haben sie ihren offiziellen Wechsel zum Label Black to Black bekannt gegeben. Hier ist die neue Single Not of the Living direkt nach Ecstasy. I'm

Lay, Lady, Lay. Für alle, die es nicht wissen, das ist ein Song aus der Feder von Bob Dylan, veröffentlicht 1969 auf seinem Album Nashville Skyline. Dutzende Künstler haben diesen Klassiker gecovert, aber wir hier im Mixtape haben gerade die Version von Ministry gehört aus ihrem Album von 1996 veröffentlicht. Hier ist die neue Single von Sabaton, Yamato. The trees fall, prepare for war. Wir sind zurück. Das war Insanity's Rage mit ihrem neuen Videoclip Radiocate the Masses. Wir sprechen hier von einer Band mit über 20 Jahren Geschichte. Nach mehr als 10 Jahren Stille und mit einem Großteil der Originalbesetzung an Bord melden sie sich jetzt mit dem Album The Dead Don't Run lautstark zurück. Wir biegen langsam auf die Zielgerade, diese 67. Mixtape-Ausgabe ein. Aber drei Kracher habe ich noch für euch. Erstmal hier vom Label Inverse Records erreicht uns jetzt das neueste Werk der finnischen Melodic Death Metal Band Dead Boy Inc. Die Band hat sich erst vor knapp einem Jahr gegründet. Und gerade ihr Debütalbum Chapters veröffentlicht. Ein Brett mit 8 Tracks. Und wir hören jetzt daraus Not Worth Living. Und ja, auf jeden Fall bleibt dran, denn direkt danach gibt es eine Ballade mit richtig viel Power. Ihr werdet sehen. Aber erstmal Dead Boy Inc. I mean a place. I have been so many times. In the end, I always find myself here. The loser in this game is always me. The winner takes it all. The end is almost out. I your man, sweep me up away. Now it seems life's passed me by, I'm still alone today. Here come the tears. Looks like it'll always be the same. No one here to comfort me. Here come the ich doch gesagt, großartigen Judas Priest heute und hier mit Here Come the Tears. Amigos y amigas von Mixtape, die ca. 2 Stunden von Mixtape 67 sind gleich vorbei. Back, no von Herzen danke fürs Zuhören hier auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Ich lade euch einmal auf die Webseite der Sendung zu schauen, mixtaperadio.online. Dort findet ihr alle Infos zu heutigen und zu früheren Ausgaben, News und natürlich die Links zum Nachhören auch von der spanischen Ausgabe, die wöchentlich läuft. Zum Abschluss gibt es noch Sepultura aus dem Album Nummer 6 von 90er Jahre heute mit dem Klassiker hier ein Mixtape von 1996, Rods mit Rata Mahata. Muchísimas gracias von mir, von Mercedes Herrada. Saludos, mach's gut, hab Spaß und bis zum nächsten Mixtape. Detonar esa porra.